Es ist Mittwoch, unser traditioneller Kinotag. Wir schauen auf neue Filme, die morgen in unsere Kinos kommen. Zwei davon hat Anke Lewicke gesehen. Sie ist im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Und auf den ersten richtet sich mächtig Aufmerksamkeit, den Florian Henkel von Donnersmarck hat ihn gedreht. Der Oscar-Mann mit Das Leben der Anderen. Jetzt kommt The Tourist ins Kino. Gleich mit englischem Artikel und mit Angelina Jolie und Johnny Depp in den Hauptrollen. Da ist schon mal klar, was für eine Kragenweite hier zählt. Und was geht es eigentlich in The Tourist, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? Ja, es ist eine klassische Agentengeschichte. Und zwar Angelina Jolie ist eine Agentin und sie hatte eine Liebschaft mit einem Geldwäscher, der nun von Scotland Yard und von der russischen Mafia gejagt wird. Den soll sie finden und dabei trifft sie eben den Mathelehrer Johnny Depp. Der ist der Tourist und der kommt dann in diese Verfolgungsjagden, in diese Gemengelage rein. Das ist eigentlich schon die Geschichte. Hört sich trotzdem nach einem ganz gefälligen Unterhaltungsfilm an. Die Vorabkritiken bei uns sind, gelinde gesagt, verheerend. In Amerika waren sie noch schlimmer. Was ist denn schiefgegangen? Ja, mich wundert es ja eigentlich auch, weil der große Wunsch von Florian Henkel von Donnersmarck war es ja immer, in Hollywood zu drehen. Er wollte bei den ganzen Mächtigen sein, dort leben, dort arbeiten. Und Das Leben der Anderen ist ja eigentlich seine Visitenkarte gewesen. Es ist ja ein Film, der eigentlich schon klassische Hollywood-Erzählmuster benutzt, handwerklich sehr perfekt. Und jetzt hat er auf einmal 100 Millionen Dollar, diese Superstars und die Traumkulisse Venedig. Und er scheitert. Und im Grunde kommt er mir vor wie so ein überfordertes Kind, was einfach zu viele Geschenke bekommen hat und gar nicht mehr weiß, wie er die einzelnen Bausteine jetzt zusammensetzen soll. Also ich habe das Gefühl, ich sehe eher die Verfilmung, das Drama des begabten Kindes, als dass ich dort einen Thriller sehe. Also es ist alles so ungelenk inszeniert. Dabei fängt es eigentlich noch ganz selbstbewusst an, nämlich mit einem Selbstzitat. Am Anfang sieht man eben Überwachungskameras und diese Überwachungskameras warten auf Angelina Jolie und sie kommt dann eben auch. Aber dann, wenn die Kamera eben nach draußen geht, also diese Perspektive verlässt, dann bleibt alles nur noch Außenansicht. Also diese Figuren bekommen gar kein Eigenleben, die Geschichte auch nicht. Und auch die Verfolgungsjagden in Venedig, ich meine, das hat man ja nun schon bei Bond oder bei Harrison Ford, Jäger des verlorenen Schatzes gesehen. In jeder Variation. Eignet sich. Ja, aber es ist völlig hilflos. Also der kriegt noch niemals die einfache Parallelmontage zwischen Verfolger und Verfolgten hin. Also ich bin eigentlich sehr, sehr erstaunt, dass jemand, der so ein gutes Regiedebüt handwerklich hingelegt hat, dann so scheitert. Also für mich ist es die reinste Überforderung. Kommen wir zum zweiten Film, Anke Lewicke, eine ganz andere Adresse. Kino aus Frankreich, dieser Film führt in ein algerisches Kloster von Menschen und Göttern, heißt der Film von Xavier Beauvoir. Wovon handelt er? Ja, geht ja auf ein wahres Ereignis zurück. Algerien, Mitte der 90er Jahre. Wir erinnern uns alle noch an die Bilder, wo Dörfer von Islamisten überfallen werden. Wir sehen die Bilder von durchgeschnittenen Kehlen und diesen Mönchen ist eben auch sowas widerfahren. Man hat nur ihre Köpfe später gefunden, nicht ihre Körper. Und der Film erzählt eigentlich die Vorgeschichte und am Anfang ist er eigentlich für, wenn man da heute zuguckt, nahezu utopisch. Man sieht, wie zwei Religionen friedlich miteinander leben. Man sieht die Mönche, die eben dem algerischen Dorfbewohnern, die arm sind, Hilfsgütern geben. Es gibt einen regen Austausch der Religionen. Also die Mönche gehen dorthin, gehen zu den Hochzeiten. Und dadurch, dass sie die Rituale der Religion kennen, hat diese Religion eben auch nichts Dämonisches. Dann kommen aber eben Vorfälle, dass immer mehr Ausländer umgebracht werden. Und natürlich müssen die Mönche sich fragen, bleiben wir oder gehen wir auch? Und dann gibt es eben eine lange Diskussion. Und was ich an diesem Film so bewundere, ist, dass die meditative Ruhe der Mönche auch auf die Bilder übergeht. Also auch wenn diese Unruhe aufkommt, nimmt der Film sich eben wie die Mönche die Zeit für die Diskussion. Und dann findet eben ganz spannender theologischer Diskurs statt. Und da siegt dann eben die christliche Nächstenliebe. Aber es geht jetzt nicht darum, dass dieser Film für eine Religion Partei nimmt, sondern er zeigt einfach, dass es doch eben immer wieder die Auslegung der Religion ist. Und ich finde sowas sehr wohltuend, gerade wenn ich hier unsere erhitzten Islamdebatten anschaue und alles. Dieser Film eröffnet eben wirklich einen Raum und lässt eben dem Zuschauer dann auch dadurch, dass er diese Ruhe hat, einfach die Zeit darüber nachzudenken und alles. Also ich kann diesen Film nur empfehlen. Schönen Dank, Anke Lewicke. Diese zwei Filme hat sie uns vorgestellt, The Tourist von Florian Henkel von Donnersmarck und von Menschen und Göttern von Sabi Beauvoir. Beide Filme laufen ab morgen in unseren Kinos und dem harten Urteil von Anke Lewicke über The Tourist stellen wir nachher die Stimme des Machers mal selbst zur Seite. Florian Henkel von Donnersmarck war bei uns neulich zu Besuch und wir haben ihn ausgefragt, wie das denn so war mit diesem Film und mit Angelina und Johnny und überhaupt. Dieses Gespräch hören Sie dann nachher, kurz nach 11. Und noch mehr Filmkritiken gibt es heute Abend hier im Deutschen Radio Kultur in unserer Sendung Fazit ab 23 Uhr.